Achtes Kapitel: Die Rolle der Juden in der Freimaurerei. Kaum war die Freimaurerei gegründet, so versuchten es auch schon die Juden, in ihr festen Fuß zu fassen. Das war allerdings nicht so leicht, anfangs war nämlich den Juden der Eintritt in die Logen versagt. Erst um das Jahr 1780 bildeten sich in Frankfurt am Main zwei Judenlogen, die aber von den anderen Logen nicht anerkannt wurden. Dagegen mehrten sich die Stimmen, welche die Aufnahme von Juden befürworteten. So trat von Kortum 1786 offen für die Aufnahme von Juden ein. Der eklektische Freimaurerbund in Frankfurt am Main, der 1783 gegründet worden war, nahm anfangs Juden auf, verfügte dann im Jahre 1811 aus uns unbekannten Gründen die Ausschließung aller Nichtchristen, kehrte jedoch schon 1844 zum ursprünglichen Grundsatze, das heißt zur Zulassung von Juden, wieder zurück. Heute sind die bedeutendsten und angesehensten Stellen beim eklektischen Bunde fast ausschließlich von Juden besetzt. Einige Namen mögen dies dartun. Großschriftführer ist Kaufmann P.H. Herz. Als Vertreter anderer Großlogen bzw. Meister vom Stuhl finden wir zum Beispiel die Brüder Moritz Löwenhaar, Dr. Willi Levin, Dr. Max Levy, Kaufmann Horkheimer, E. Rosenberg, Karl Kohn, Max Wertheimer, Bernhard Seligmann, Dr. Auerbach, Max Oppenheimer, nebst vielen anderen. Kein Zweifel, die tätigsten und beharrlichsten Arbeiter für die Loge sind die jüdischen Freimaurer und sie haben sich auch außerordentliche Mühe gegeben, um hineinzugelangen. So hat zum Beispiel der Bruder Abraham Ellison vom Eklektischen Bund schon 1846 die altpreußischen Logen scharf getadelt, weil sie an dem christlichen Prinzip festhielten und Juden die Aufnahme verwehrten. Selbstverständlich wurden jene Logen, welche Juden bereits Zutritt gewährten, vom Bruder Abraham Ellison besonders lobend erwähnt. In Ungarn erfolgte die Neugründung von Logen Ende der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts. Schon um die Mitte der 70er Jahre besaßen die jüdischen Freimaurer die Führung. Die Christen jedoch verließen massenhaft die Logen, und zwar ohne jeden Kampf. Heute bilden die Juden in der ungarischen Freimaurerei die entschiedene Mehrheit, wie auch nahezu ausschließlich Juden an ihrer Spitze stehen. Dies berichtet uns ein ehemaliger Freimaurer, der 1871 in die Loge eintrat, 1874 Meister wurde, dann Logensekretär und Abgeordneter der Großloge war, aber 1876, nachdem er sich aufgrund eigener Erfahrung sein Urteil gebildet hatte, austrat und die ehrenvolle Deckung erhielt. Es ist dies Karl Koller, der spätere Chefredakteur des Wiener Vaterland. Einmal Herren der Loge, gingen die Juden gar bald zum Angriff gegen diejenigen über, die sich ihrem raschen und planmäßigen Aufstieg entgegenstemmen wollten. Die ungarische Johannes-Großloge, die Blaue Maurerei, zog gegen den Antisemitismus los, wobei Bruder Julius Goldenberg, einer der Rufer im Streite, die dringendste Aufgabe der Freimaurerei in der Abwehr des Antisemitismus erblickte. Auch der Großorient von Ungarn als Vertreter der Hochgradmaurerei erließ ein Rundschreiben gegen den Antisemitismus 1882. Zu dieser Zeit spielte sich auch der bekannte Tisza-Eszlara-Prozess ab. Die ungarische Freimaurerei hielt es nun für zweckmäßig und passend, dem Oberstaatsanwaltssubstituten Eduard Seifert 1883 ein Dankschreiben zu übersenden für seine Verteidigung des Rechtes. Keine Loge ohne Juden. Dieses Wort der freimaurerischen Zeitung Akazia über die Zustände in den französischen Logen gilt in dreifach verstärktem Maße von den ungarischen Logen. Zwecks Vermeidung von Missverständnissen sei jedoch im Vorhinein betont, dass die Akazia 1908 Nummer 62 dieses Wort nicht etwa in herabsetzender Absicht gebraucht. Keineswegs. Sie empfindet es im Gegenteil als eine Errungenschaft und hebt ein paar Zeilen später zum Lobe des Judentums hervor, dass die jüdische Kirche keine Dogmen hat, sondern nur Symbole, ganz wie bei den Freimaurern. Deshalb, fährt die Akazia fort, deshalb ist die israelitische Kirche unser natürlicher Verbündeter, deshalb unterstützt sie uns, deshalb sind eine Menge Juden in unseren Reihen. Ob die gegenseitige Unterstützung gerade nur deshalb oder aus anderen, tiefer liegenden Gründen erfolgt, sei vor der Hand dahingestellt. Sicher ist jedoch, dass das Judentum in den ungarischen Logen die Führung besitzt, wie ein Blick in Dahlens Freimaurerkalender 1914 bestätigt. Schon unter den Ehrengroßmeistern treffen wir die Brüder Friedrich Glück, Dr. Simon Metgiers, Moritz Metzei, unter den Vertretern anderer Großlogen die Brüder Heinrich Glücksmann, Karl Duschnitz, Friedrich Artner, Geza Winter, unter den Großmeistern vom Stuhl die Brüder Dr. Marcel Glaser von der Loge Humboldt, Alex Fleißner von der Loge Galilei, Dr. Ilyes Pollack von der Loge Kulives Kalman, Dr. S. Eisler von der Loge Franz Deeg, Dr. Rudolf Temeswari von der Loge Demokratia, Dr. S. Braun von der Loge Minerva, Dr. Julius Franke von der Loge Progressio sämtliche in Ofenpest. In der Provinz aber herrschen ähnliche Verhältnisse und die 13 Wiener Freimaurerlogen, die bisher ihre Logentätigkeit in Pressburg ausüben mussten, da in Österreich die Freimaurerei verboten war, haben gleichfalls fast ausschließlich jüdische Meister vom Stuhl.